Kundgabe 2356. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.6.1942. Geistiger Untergang. Hilfeleistung durch Mitmenschen. Die gesamte Menschheit steht vor dem geistigen Untergang. Denn überall ist der gleiche Zustand. Der Zustand der Lieblosigkeit. Und überall ist das Verlangen nach irdischem Gut vorherrschend. Und dies kennzeichnet die geistige Unreife der menschlichen Seele. Geistiges Streben dagegen wird zumeist ausgeschaltet. Und darum wird auch nur sehr selten das Manko ausgeglichen, was wohl möglich ist, wenn dem Menschen ein Wissen erschlossen wird und er nun bewusst danach strebt, sich zu vervollkommnen. Dieses bewusste Streben kann dem Menschen hohe geistige Erfolge eintragen. Es wird nun aber gerade jegliches Wissen unterbunden. Es wird ihm etwas geboten als göttliche Sendung, was jedoch sehr mangelhaftes Wissen bezeugt. Und daher wird diese Lehre auch die Menschen nicht zur bewussten Arbeit an sich anregen. Und gerade die bewusste Arbeit an sich trägt der Seele den Reifegrad ein. Wird diese nun unterbunden, dann besteht auch die Gefahr einer gänzlichen Verflachung. Denn die Menschen verlieren jegliche Kenntnis, weil sie nur dem Weltgeschehen ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Und deshalb ist es von unnennbarem Segen, wenn außerhalb der bestehenden Organisationen geistiges Wissen gepflegt wird, wo die Menschen sich gegenseitig erziehen zur Liebe, zur Barmherzigkeit, zur Sanftmut und Geduld. Wenn das göttliche Wort von Mund zu Mund sich fortpflanzt, ist jede Organisation überflüssig, denn dann hat der Mensch alles, was er braucht. Er braucht dieses nur zu befolgen. Dann erschließt sich ihm das Wissen. Und der wissende Mensch beginnt auch das Umgestaltungswerk an sich. Das heißt, er sucht sich dem anzupassen, was verlangt wird. Und kann so nach, auch als wissender Mensch, seine Mitmenschen recht leiten und sie gleichfalls anspornen, sich an dem Umgestaltungswerk zu beteiligen. Die wenigsten Menschen gehen mit allen ihren Sorgen zu Gott, eben weil sie eine ewige Gottheit nicht anerkennen wollen und können. Und also muss ihnen durch Mitmenschen erklärt werden, dass sie dem Körper gegenüber Pflichten haben, nur soweit ihr irdisches Leben davon abhängt. Es muss ihnen erklärt werden, dass sie die Arbeit an der Seele allem anderen voransetzen müssen, sodass sie den Körper nun nicht mehr so bedenken wie zuvor. Dann erst beginnen sie, wissend zu werden. Und dieses Wissen können sie nun weitergeben, zuerst im engsten Kreise und dann auch in der Öffentlichkeit, wenngleich von der irdischen Gewalt dies unterbunden wird. Doch es ist nötig, der Menschheit zu Hilfe zu kommen, weil sie in einer unfassbaren Not sich befindet und ihr nur auf dem Wege vollständiger Willensfreiheit geholfen werden kann, durch Unterweisungen, die sie nun annehmen und ablehnen können und dadurch dem geistigen Untergang entgehen oder ihm verfallen sind. Amen.